careless moments like this close to you. Nonchalantly we dine and we dance, yet my heart seems to melt in your glance. Sweet moments like this, where the soft lights aglow, make me long for your kiss, though I know I'd be just one of all your affairs. But at moments like this, who I'd be just one of all your affairs, but at moments like this, who cares? Sleep in heaven. Merry Christmas to you. Hey there, you with the stars in your eyes. Love never made a fool of you. You used to be too wise. Hey there, you on that high-flying cloud. Though she won't throw a crumb to you, you think someday she'll come to you. Better forget her, her with her nose in the air. She has you dancing on a string. Break it and she won't care. Won't you take this advice? I hand you like a brother. Or are you not seeing things too clear? Are you too much in love to hear? Is it all going in one ear and out the other? Forget her, her with her nose in the air. She has you dancing on a string. Break it and she won't care. Won't you take this advice? I hand you like a brother. Are you not seeing things too clear? Are you too much in love to hear? Is it all going in one ear and out the other? Das legendäre Red Pack auf Radio Marabu Weihnachten. Du hast ja das live gesehen in diesem Jahr. Genau, zumindest in einer Kopie der drei Großen, Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davis Jr. Aber man muss sagen, es war eine perfekte, das ist so eine Show, die durch verschiedene Konzerthäuser dieser Welt zieht. Und dieses Jahr hat sie in Frankfurt in der Alten Oper Station gemacht und ich kann sagen, ich war dabei. Wir sind aber hier echt im Marabu-Flashback. Lieber Terrorist, bitte nicht auf den Weihnachtsmann schießen. Ich glaube aber gar nicht an den Weihnachtsmann. Lieber Terrorist, bitte nicht auf den Glühweinstand schießen. Prost! Oh ja, der Glühweinstand. Wir kommen jetzt aber zu etwas Weihnachtlichen. Last Christmas schon? Nein, das sparen wir uns noch ein bisschen auf. Wir müssen ja außerdem auch noch überlegen, spielen wir die 17 Minuten Maxi-Version oder doch nur die allerkürzeste Single-Version, die wir finden können. Also warten wir mit Last Christmas noch ein bisschen, schlage ich vor. Was nehmen wir dann? Slate? Slate kommt immer gut. Hier ist Merry Christmas. Fair.

Populärmusik aus dem Barock im Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel. Das war das Allegro aus dem Brandenburgischen Konzert Nummer 2 von Johann Sebastian Bach. Jeder Marabu-Flashback hat seine Rubriken. Eine im Weihnachts-Flashback ist When Last Christmas, haben wir aber noch nicht gespielt. Das kommt aber noch und wir sind immer noch am Überlegen, in welcher Version. Eine andere Rubrik, kein Flashback ohne Bowie, naht sich jetzt mit großen Schritten. Machen wir uns das ganz einfach dieses Jahr, Little Drummer Boy zusammen mit Bing Crosby. They told me, ba-rum-ba-bum-bum, a newborn king to see, ba-rum-ba-bum-bum. Our finest gifts we bring, ba-rum-ba-bum-bum, rum-ba-bum-bum, rum-ba-bum-bum. Peace on earth, can it be? Years from now, perhaps we'll see. Our see the day of glory. See the day when men live in peace. When we come, every child must be made aware. Every child must be made to care. Care enough for his fellow man to give all the love that he can. Pray my wish will come true. For my child and your child too. He'll see the day of glory. I play my day for him when men of good will live in peace again. Peace on earth, can it be? Can it be? Im Weihnachtsflashback mit Fischer und Göbel kommen wir jetzt zum Weihnachtshit 2013. Da könnt ihr wieder mitmachen und den bestimmen. Schreibt an Radio Marabu, Postfach 1166 in 49187 Belm, Deutschland. Drei stehen zur Wahl. Der erste ist Paul Carrack zusammen mit der SWR Big Band. Snowflakes are falling, knee-deep on the ground. The church bells are calling, everybody's in town. All the people getting ready for the good time to roll. There's a feeling of Christmas stirring deep in the soul. Story of Christmas and a story of love, told by an angel coming down from above. And I know you believe it with all of your heart. So I send my love to you. I'll be thinking about you Merry Christmas, a happy new year. Der Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel, Weihnachten 2013. Wir suchen mit euch den Weihnachtshit. Paul Carrack war das, unser Vorschlag 1. Jetzt der Vorschlag 2, das sind Erasure und The Christmas Song. Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir. Folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. Vorschlag Nummer 2 für den Weihnachtshit 2013 auf Radio Marabu. Das war Erasure on the Christmas Song. Gebt eure Stimme ab. Radio Marabu, Postfach 1166 in 49187 Belm, Deutschland oder übers Internet info@radiomarabu.de. Ja, und jetzt kommen die 80er Jahre zurück. Geballt Kim Wilde und Rick Astley. Vorschlag 3, Winter Wonderland. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along. Walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man. But you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire as we dream by the fire, to face unafraid the plans that we've made. Walking in a winter wonderland. Snowman and pretend that he's a circus clown. We'll have lots of fun with Mr. Snowman until the other kids go knock him down. When it snows, ain't it thrilling? Though your nose gets a chilling, we'll frolic and play the Eskimo way. walking in a winter wonderland. We'll frolic and play the Eskimo way. Walking. Sing it, Kim. In a winter wonderland. Walking in a winter wonderland. Das waren sie, die Vorschläge für den Marabu Weihnachtshit 2013. Paul Carrack, Thinking About You This Christmas, Erasure mit The Christmas Song aus dem Album Snow Globe und Kim Wilde und Rick Astley aus dem Winteralbum von Kim Wilde, Winter Wonderland. Diesem Album ist auch eine Neueinspielung eines Fleet Foxes Songs, nämlich The Winter Hymnal, und wir spielen jetzt das Original. Hier sind die Fleet Foxes. I was following the eye, was following the eye, was following the eye, was following the eye, was following the eye, was following the eye, was following the eye, was following the eye, was following the pack, all swallowed in their coats, with scarves of red tied round their throats, to keep their little heads from falling in the snow. And I turn round and there you go, and Michael, you would fall and turn the white snow red as strawberries in the summertime. War sie wieder, die eingesparte Reusport-Taste. Fleet Foxes auf Radio Marabu. Mensch, wir müssen auch noch Last Christmas machen, Göbel. Ja, genau. Und uns noch überlegen, in welcher Version wir dieses Werk spielen. Aber zuvor haben wir noch was Klassisches für euch. Ich kriege ja jedes Jahr zu Weihnachten einen Weihnachtskalender mit Tee geschenkt. Da sind dann so ganz verschiedene Teesorten drin, hinter jedem Türchen ein Beutel. Und man kriegt, wenn man so einen Weihnachtskalender kauft, auch eine Klassik-CD. Und von dieser hören wir jetzt gleich Jean Sibelius. Wenn ihr etwas professionell ausgesuchtere Klassikstücke haben wollt, dann verweisen wir euch auf die Weihnachtssendung mit unserem Kollegen Olaf Brühl. Genau, die laufen täglich. Er hat ja auch eine Art Adventkalender gemacht und täglich ist dort ein Klassikstück ausgewählt. Also wir haben es mit dem Tee. Aber trotzdem, jetzt kommt Jean Sibelius. Genau, und zwar das Werk Epilog Opus 2. Ein bisschen schräger, aber sehr gut. Thank you. Der Weihnachtsflashback mit Fischer und Göbel. Wir sind ja Thüringer, gäh? Und das war ein altes Thüringer Volkslied, Süßer die Glocken nie klingen, von 1850, gesungen vom Thomaner Chor der thüringischen Hauptstadt Leipzig. Das hätten die Sachsen wohl gerne. Kommen wir jetzt zu den Beatles. Die haben ja für ihre Fans, für ihren Fanclub, jedes Jahr auch eine Weihnachtsplatte gemacht. Wir hören mal in die erste Reihe von 1963. Good King Wenceslas last looked out on the feast of Stephen, as the slow ray round about, deep and crispy, brightly showed the boot last night on the musty cruel. Henry Hall and David Lloyd, Betty Grable too. Oh ja, die Beatles 63. John Lennon klingt am Anfang so ein bisschen, als hätte die Nacht durchgesoffen. Sei es drum, schöner Gag für die Fans gewesen damals so. Und weil John Lennon so dominant klang, kommt jetzt sein Konkurrent und Freund Paul McCartney mit einem Weihnachtslied. Picking up scales and broken chords, puppy dog tails in the house of lords. Tell me darling, what can it mean? Making up moons in a minor key. What are those tunes gotta do with me? Tell me, darling, where have you been? Once upon a long ago, children searched for treasure. Nature's plan. Blowing balloons on a windy day, desolate dunes with a lot to say. Tell me, darling, what have you seen? What does it mean? Once upon a long ago. Paul McCartney. Ihr Weihnachtsflashback mit Fischer und Göbel ist noch nicht ganz zu Ende. Fischer, da war doch noch. Irgendwas fehlte noch, ne? Last Christmas müssen wir noch spielen, aber wir haben zuvor noch eine aktuelle Weihnachtsplatte von Mary J. Blige und da gibt's einen Song drauf mit Barbara Streisand. Barbara Streisand und Mary J. Blige, When You Wish, Open a Star. Jetzt läuft es auf das Unvermeidbare heraus, den Rest könnt ihr euch wirklich denken von dieser Sendung. Da bleibt uns nur noch eins zu wünschen. Frohe Weihnachten von Fischer und Göbel.